Sie hören Popstop, das Musikradio. Nun Folge 83 von Hits und ihre Vorlagen. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. So bekloppte kleine Mädchen, und davon schnappe ich mir eins. In Kansas City singt Wilbert Harrison und hatte damit einen großen Erfolg im Jahre 1959. Hits und ihre Vorlagen. Wie immer geht es darum, einen schönen Hit zu spielen und dann zu sagen, ja, eigentlich kennen wir den zwar in der Version von Wilbert Harrison, Kansas City, aber war das das Original? Die Frage, die sich bei Wilbert Harrison stellt, ist Kansas City gemeint in Missouri oder ist Kansas City in Kansas gemeint? Naja, jedenfalls Kansas City ist bekannt für ihre Jazz-Vergangenheit und da gibt es sogar ein Jazz-Museum in Kansas City, in Missouri oder auch in Kansas, ich weiß es nicht. Also jedenfalls Hits und ihre Vorlagen beginnt mit diesem Hit von Wilbert Harrison. Little Richard hat eine schöne Version gemacht, auch noch im März des Jahres 1959. Trotzdem kennt man die von Wilbert Harrison eher als die von Little Richard. Hank Ballard machte ebenfalls fast zum selben Zeitpunkt eine Version von Kansas City im Original. Ein Stück, das Lieber Stoller, diese beiden weißen Songschreiber, geschrieben hatten. Man dachte immer, das wäre eine schwarze Nummer. Ne, ist weiß, wenn man es genauer nimmt. Und die haben es dann halt weitergegeben an schwarze Musiker. Aber nicht im Jahre 1959, sondern schon im Jahre 1952. Und aus dem Jahre 52 ist das Original von Kansas City. Das heißt dann allerdings gar nicht Kansas City, sondern heißt KC Lovin. Und KC ist dann die Abkürzung, wenn man so will, von Kansas City. Da liebt jemand Kansas City. Und der Originalinterpret, das ist ein gewisser Little Willie Littlefield. Hier ist das Original von Kansas City aus dem Jahre 52. I'm going to Kansas City, here I come. To Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Vine. gonna be standing on the corner, 12th Street and Vine, with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm gonna do Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get myself. The crack of dawn. My old lady will be sleeping and she won't know where I'm gone. 'Cause if I stay with that woman, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, and that's the reason why I'm gonna do Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving her, and I'm gonna get me some. They got a crazy way of loving her, and I'm gonna get me some. They got a crazy way of loving her, and I'm gonna get me some. Ja, so ist das Original. Und Kansas Lovin' ist dann eben die Liebe, so wie sie in Kansas City ist. Da ist man fast noch direkter als bei Wilbert Harrison. Little Willie Littlefield, so hieß der Interpret dieser Aufnahme. Wir sind am Ende der 70er Jahre jetzt, 1979. Punk war angesagt. Viele Jugendliche haben gesagt, boah, diese Musik von Beatles und all dieses Zeug, was danach noch gekommen ist, das hängt uns am Hals raus. Wir brauchen etwas völlig Neues. Ich habe hier einen Titel, der war damals auf Platz 39 im Jahre 1979 in der britischen Hitparade. Eine Gruppe, eine britische Band, die sich Dickies nannte. Ja, Dickies. Ja, gut. Und die machten eine Version von Nights in White Satin. Eine Punkband macht Nights in White Satin und hat damit einen Top 40-Hit in Großbritannien. Just Also ich finde, wenn man es dazu sagt, erkennt man es auch als Nights in White Satin. Ansonsten hätte ich gesagt, Nummer aus der Punkzeit. Nights in White Satin mit den Dickies. Also sich an einen solchen Song zu wagen, finde ich schon schwierig, weil der hatte ein solches Standing, dieses Lied Nights in White Satin, dass man gesagt hat, nee, das macht doch keiner nach als Coverversion. Doch, also 1970 kam zum Beispiel Billy Davis, die das machte, oder die Brooklyn Bridge, eine amerikanische Formation, die Senates machten es, oder Tom 1968. Und das Original stammt aus dem November des Jahres 1967. Es war natürlich von Moody Blues und vom Album Days of Future Past. Da wurde das Original drauf veröffentlicht. Und zwar wurde es gespielt, dieser Titel, Nights in White Satin, zusammen mit dem London Festival Orchestra, conducted by Peter Noyd. Nights in White Satin. Und das klingt ganz anders als die Version der Dickies. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll say anymore, 'cause I love you. Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Das Album, das damals rauskam, im Jahre 1967, Days of Future Past hieß es. Der Beweis dafür, dass irgendwann sämtliche Friday for Future Bewegungen Vergangenheit sind und dann ist die Zukunft wieder für andere plötzlich da. Days of Future Past ist der Tagesablauf eigentlich in dem Fall. Der Tag beginnt, ist das erste Stück auf diesem Album. Dann geht es um die Dämmerung, Morgendämmerung, dann geht es um den Morgen, dann geht es um das Mittagessen, den Nachmittag, dann Evening. Und da geht dann die Sunset Twilight, dann ist so die Stimmung zwischen hell und dunkel, wenn die Sonne so langsam untergeht. Und dann kommt eben die Nacht und das ist Kapitel 7 hier auf dieser LP damals. Und das war eben The Night, Doppelpunkt, Nights in White Satin mit Moody Blues. 69 sind wir jetzt, 1969. Es gibt eine Gruppe, die heißt Deep Purple, seit 2 Jahren ungefähr. Zuerst hieß sie Roundabout, aber ab 68 haben sie dann gesagt, naja, komm, wir nennen uns um in Deep Purple. Da gab es die sogenannte Mark One-Besetzung, die Gründungsmitglieder. Und dazu gehörte als Sänger ein gewisser Rod Evans. Rod Evans war bei den ersten Platten mit dabei. Richie Blackmore natürlich, dann Nick Simper machte den Bass, John Lord und Ian Paice. Das war die Gründungsbesetzung, die die ersten Platten aufgenommen hat. Dann kam ja danach, nach 3 Alben, kam Ian Gillan dazu, dann kam ein neuer Bassist dazu. Also es hat sich einiges verändert und Mark II, also das zweite Kapitel sozusagen, das war schon überaus erfolgreich. Eins hielt sich noch in Grenzen. Auf dem 3. Album dieser Formation Deep Purple war ein Stück, das hieß Lalania. Und das haben viele auch damals gekannt und haben gesagt, ach, sagen die eine schöne Nummer. Von wem war die nochmal? Hier ist jetzt erstmal vom 3. Album von Deep Purple Lalania mit Deep Purple. When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, Lalania. Arty-tart, la-di-da, can your heart get much sadder? That's your lot in life, Lalania. Can't blame ya, oh Lalania. Run your head through your hair, your lot in life, LaLania. Can't blame ya, oh LaLania. Run your hands through your hair, paint your face up with despair. That's your lot in life, LaLania. I can't blame ya, oh LaLania. Den heutigen Tag gefällt mir diese Coverversion von LaLania von Deep Purple besser als das Original. Und das liegt vielleicht am hervorragenden Tastenspiel von John Lord. Zuletzt hatte ich so eine Sendung, da spielte ich was von Deep Purple und da schrieb jemand, und er fehlt so sehr, dieser John Lord. Und das stimmt. Das Original war ein Jahr zuvor erschienen, im Jahre 1968, als Folk-Rock-Song. LaLania von Donovan wurde es komponiert und auch eingespielt. Und knapp ein Jahr später ist dann eben Deep Purple hingegangen und hat eine Coverversion gemacht. Hier ist Donovan mit seinem Original von LaLania. When the sun goes to bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, LaLania. Can't blame ya, LaLania. Arty-tart, la-di-da. Can your part get much sadder? That's your lot in life, LaLania. Can't blame ya, LaLania. Run your hand through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, Lelania. Can't blame ya, Lelania. To bed, that's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, Lelania. Oh, Tita, oh, so la-di-da. Can your part ever get much sadder? That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, no, no, no, Lelania. Oh, Lelania. Na, jetzt habe ich es nochmal gehört, in voller Länge, muss sagen. Auch die Version von Donovan ist schon sehr schön. Lalania heißt diese Nummer. Aus dem Jahre 1990 stammt das nun folgende Stück. Es ist von einer britischen Band, die sich Chimes nennt. The Chimes. Und die hat 1990 einen Hit mit I Still Haven't Found What I'm Looking For. I Sehr angenehme Band, diese Chimes, ein Trio, wenn man so will, aus Schottland. Zwei schottische Musiker. Und dazu kam die auf Jamaika geborene Pauline Harry, die auch die Sängerin war. Und die machten dann eben ein paar wirklich wunderbare Hits. Und dazu gehörte diese Aufnahme hier. I still haven't found what I'm looking for. In Großbritannien ein Platz 6, in Deutschland 20. Und also das Ding war eigentlich weltweit erfolgreich. Die Amerikaner konnten damit nichts anfangen, weil sie wahrscheinlich das Original kannten und sagten, ne, brauchen wir nicht. Das Original, ja. Es gab also vor den Chimes doch noch einige, die das aufgenommen haben. Zum Beispiel eine Band, die sich Montezuma's Revenge nannte. Die Montezuma's Rache, auch ein schöner Gruppenname. Dann das London Symphony Orchestra machte eine Version davon. Oder die New Voices of Freedom mit dem Sänger George Pendergrass. Aber original erschien im März 1987 auf dem Album Joshua Tree von U2. Ein wunderbares Album mit solchen Titeln wie Where the Streets Have No Name oder I Still Haven't Found What I'm Looking For oder eben auch With or Without You. Tolles Album bis auf den heutigen Tag. Und das Original eben ist von U2. I U2 in Hochform damals. Jetzt sind wir in den 50er Jahren. Da gab es im Süden der Vereinigten Staaten, in New Mexico, in Clovis gab es schöne Studios, in New Orleans und was weiß ich, in Florida gab es etliche Studios und natürlich auch in Los Angeles. Aber das in Clovis, das wurde immer besucht von zum Beispiel Buddy Holly und deshalb galt Clovis so ein bisschen irgendwann als die Hochburg des Rock'n'Roll, weil eben Buddy Holly da Aufnahmen gemacht hat. Und dann gab es eine Band, die hieß Jimmy Gilmer and the Fireballs. Die hatten ab 1958 Erfolge, zum Beispiel mit Titeln, die Talkie hießen oder Bulldog. Und irgendwann kam sogar mal ein richtiger Knüller, Sugar Shack, eine Nummer 1 in den USA und auch recht erfolgreich auf dem Rest, im Rest der Welt. Aber irgendwann hat sich dieser Jimmy Gilmer wieder verabschiedet und übrig blieb der Rest, die Fireballs. Und die machten 1967 einen Titel, der hieß Bottle of Wine, A Bottle of Wine. Und waren damit erfolgreich, hatten wieder einen Top-10-Hit in den USA mit diesem Ding, Bottle of Wine, 67. Und wenn man die Nummer heute hört, denkt man, ja, das ist doch eigentlich ein Titel, der wirklich so aus den 50er Jahren kommt, ne? Nee, falsch. Also da muss ich sagen, ich war sogar immer der Meinung, Bottle of Wine wäre im Original von den Fireballs. Spielen wir doch erstmal das Original von den Fireballs, Bottle of Wine. Der Song was vom Ballermann für die gehobenen Gehaltsklassen. Bottle of Wine mit den Fireballs, immerhin Top Ten Hit in den USA. Aber nicht das Original. Die Fireballs kamen also Mitte 1967. Vor ihnen kamen noch die Stoneman, dann Tom Paxton kam 1965. Der hat das Lied geschrieben, aber es auch nicht als erster aufgenommen, denn vor ihm war noch, und das hätte ich niemals vermutet, vor ihm war noch Judy Collins an diesem Song dran. Und sie hat ihn aufgenommen am 21. März des Jahres 1964 und hat ihn veröffentlicht dann auf einem Live-Album. Und ich finde, bei Judy Collins klingt natürlich Bottle of Wine schon sehr viel distinguierter als hier bei diesen Fireballs, diesen, man möchte ja schon fast sagen, Proleten. Wieso trinken die überhaupt Wein? Die sollen sich doch mit Bier vergnügen. Hier ist Judy Collins mit Bottle of Wine. Bottle of wine, fruit in the divine. When you gonna let me get sober? Let me alone, let me go home. Let me go back and start over. Well, I'm rambling around this dirty old town, singing for nickels and dimes. Time's getting rough, I ain't got enough to buy a little bottle of wine. Bottle of wine, fruit in the vine. When you gonna let me get sober? Let me alone, let me go home. Let me go back and start over. Well, a little hotel older than hell, cold as the dark and the mine. Blanket so thin, I lie there and grin. I got a little bottle of wine. Bottle of wine, fruit on the vine. When you gonna let me get sober? Let me alone, let me go home. Let me go back and start over. Well, the preacher will preach and the teacher will teach. The miner will dig in the mines. I ride the rods, trusting in God, hugging my bottle of wine. Bottle of wine, fruit in the vine. When you gonna let me get sober? Let me alone, let me go home. Let me go back and start over. Well, pain in my head and bugs in my bed. My pants so old that they shine. Out on the street, tell the people I meet to buy a little bottle of wine. Bottle of wine, fruit in the vine. When you gonna let me get sober? Let me alone, let me go home. Let me go back and start over. Sing it again. Bottle of wine, fruit in the vine. When you gonna let me get sober? Let me alone, let me go home. Let me go back and start over. Yeah, macht sie ganz klasse. Judy Collins möchte nüchtern bleiben. Bottles of Wine oder Bottle of Wine heißt dieses Stück von ihr. Jetzt habe ich noch etwas von einer amerikanischen Band, die hieß Grassroots. Und die kam Mitte des Jahres 1967 mit einer Nummer, die hieß Let's Live for Today. Man soll für den Tag leben. Komm, den Tag auch heute genießen. Ist ja auch schon mal ein guter Ansatz. Hier sind die Grassroots mit Let's Live for Today. People seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do. May others plan their future, I'm busy loving you. One, two, three, four, sha la la la la la, live for today. Back tomorrow, hey. Sha-la-la-la-la-la, live for today. For today. We were never meant to worry the way that people do. And I don't mean to hurry as long as I'm with you. We'll take it nice and easy and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, have pleasure while we can. Two, three, four, sha la la la la la, live for today. Sha la la la la la, live for today. And don't worry about tomorrow. To feel you inside of me, I got to feel you deep inside of me. Baby, please come close to me. I got to have you now, please. Please, please, please. Give me some love. Give me some love. Give me some love. Give me some love. Baby, give me some love. Give me some love. Got to have all your loving. Give me some love. Need all your love. Die Platte beeindruckte sehr, obwohl sie nur auf Platz 8 kam. Der Billboard Charts hat sie doch immerhin 2 Millionen Platten verkauft. Das war damals noch anders. Da war man mit 2 Millionen Platten nur bis auf Platz 8. Heute bist du mit 20.000 verkauften Platten bist du auf Platz 1. Die Zeiten haben sich verändert. Let's live for today mit den Grassroots. Ja, das Original ist eine komische Sache. Kommt von einer Band, die hieß The Rogues und war eigentlich erfolgreich in Italien. Aber die Rogues war eine englische Band. Und der Leadsänger dieser Formation, der hat auch diesen Titel geschrieben. Aber dann ist ein Italiener hingegangen, hat gesagt, komm, wir machen einen anderen Text da drauf und wir gucken mal, wie geht denn das, wenn die Rogues dieses Stück singen für den italienischen Markt. Und das war im Jahre 1966. Erst danach sind die Rogues hingegangen und haben auch eine englischsprachige Version gemacht. Aber bis dahin war dann wahrscheinlich schon der Erfolg der Grassroots da. Also, die Engländer Rogues singen jetzt den Titel Komm, heul mit mir oder weine mit mir, Piangi con me. Und das, dieser Titel, ist dann das Original von Let's Live for Today. Soffrire, perdonali perché non sanno cosa fanno, io soffro come te. Se il tuo sorriso triste non li ha convinti mai, tu non li devi odiare, perdonali se puoi. Qualcuno deve amare e lo faremo noi. One, two, three, four, shine. Fanno, io soffro come te. Se il tuo sorriso triste non li ha convinti mai, tu non li devi odiare, perdonali se puoi. Qualcuno deve amare e lo faremo noi. Ascolta me, baby, baby, ascolta me. Devi essere forte, devi essere forte insieme a me. Oh, insieme a me. Viel Piangia come und viel la la sha la la la la. Jedenfalls die Rogues sind das gewesen. So, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge von Hits und ihre Vorlagen. Am Schluss noch ein bisschen von Herrn Satriani. Joe Satriani macht die Nummer Crying. Das war's für heute. Musikzusammenstellung und ein Mikrofon. Frank Laufenberg.